Einige Berichte der Mitglieder des Bundes der Runenforscher und im Anschluss daran Nachrichten und Erklärungen des Bundesleiters. Die Mitglieder des Bundes der Runenforscher senden monatliche Berichte über den Erfolg ihrer Runenübungen. Anfänglich waren wöchentliche Berichte vorgeschrieben. Aus den Tausenden von Briefen folgen einige weitere Berichte im Bundesblatt. Den 25.01.1932. Der Monat Dezember war überreich an Arbeit. Als Beamter bei der Deutschen Reichspost gab es Überlastungen der anstrengenden Arbeit bis ins neue Jahr hinein. Meine Arbeitskraft und die Freude zum Schaffen sprudelten aus der Urquelle des Alls. Herr Marby, ich übe tagtäglich vor und nach dem Dienst und auf dem Wege von und zur Post nach Ihren Weisungen. Erfolg, ich kenne kein Ermüden, habe frohe und stets hoffnungsvolle Stimmungen und vor allem ist das Selbstvertrauen in mir gewachsen. Ich bin weiter Ihr sehr dankbarer Schüler. Mit Spannung erwarte ich das Runenbuch Band 3-4, um tiefer schürfen zu können. Ihr dankbarer Schüler, Postobersekretär. Nachbemerkung. Recht so. Ich beglückwünsche Sie zu Ihren Erfolgen. Sie bestätigen, was andere auch schreiben, deren Briefe nicht alle hier veröffentlicht werden können. So mag dieser Brief für viele gelten. Was machten Sie für Erfahrungen mit Heilrunenübungen? Bitte um Antwort. Runenheil, Friedrich Bernhard Marby. Den 30. Januar 1932. Heute will ich Ihnen nun endlich einen Bericht über meine Runenübung geben. Dass ich bei intensivem Üben eine Seligkeit um mich verspüre, schrieb ich schon. Alles Schwere fällt dann von mir ab, und wenn ich bei den Übungen so ganz intensiv an Arbeit dachte, dann kam an den Tagen auch welche. So kam im November, ich hatte schon lange Monate sehr wenig zu tun und bin in große Schulden geraten, als ich ganz stark dachte, Arbeit, und auf ganz merkwürdige Weise. Ich hatte eigentlich nicht nötig, Besorgungen zu machen, aber es trieb mich raus. Ich besorgte ein paar Kleinigkeiten und traf auf dem Rückwege mit einer bekannten Dame zusammen, die mich fragte, ob ich wohl eine Privatpflege annehmen wolle. Nun, ich war sehr froh und wir gingen gleich zu dem Heim der betreffenden Dame. Am nächsten Morgen trat ich die Pflege an, die 14 Tage dauerte. Auch im Dezember hatte ich zu tun und ich habe auch vorher stark bei den Übungen gedacht. Übertragen sich die Gedanken bei den Übungen so auf Menschen, bei denen man Hilfe sucht? Ich möchte wohl wissen, wie man sich noch mehr darauf konzentrieren kann, denn meine wirtschaftlichen Verhältnisse müssen aufgebessert werden, sonst geht es mir schlecht. Ein Monat Arbeit ist wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich kann nun leider oft nur im Zimmer üben, aber bei offenem Fenster. Ich spüre aber dann doch eine starke Vibration im Körper, also muss doch auch eine Wirkung da sein. Menschen, die mir im Grunde feindlich gesinnt sind, sie kommen jetzt höflich. Bei meinen Patienten übte ich immer einen beruhigenden Einfluss aus, aber bei unangenehmen Patienten schnappte ich leicht ein. Heute werde ich auch mit diesen fertig. Ich merke heute mit Bewusstsein, dass ich die Menschen mir zugetan machen kann. Früher hatte ich dieses Bewusstsein nicht. Ich hielt es so selbstverständlich, nahm es so leicht und habe viel Wohlwollen vielleicht dadurch verscherzt. Hoffentlich handle ich jetzt bewusster. Ihre treue Anhängerin. Nachbemerkung: Dieser Brief ist von einer Dame, die seit Jahrzehnten als Krankenschwester tätig ist und ihren Beruf mit viel Liebe und Aufopferung versieht, geschrieben worden. Von vornherein möchte ich bemerken, dass ich mir bekannten, vertrauenswürdigen Kranken gerne diese vorzügliche Krankenpflegerin vermittle. Schnüffler erhalten keine Antwort. Dieser Brief ist ein Beweis dafür, was unsere Runenübungen vermögen. Arbeitslosigkeit verschwindet bald, das beweisen eine ganze Anzahl von Briefen, wenn Runenübende das Bestreben haben, Arbeit zu erhalten. Außerdem senden wir seit einem halben Jahre alle denen, von denen wir wissen, dass sie in Not sind, unsere helfenden Wellen täglich zu und schaffen wir ein Wellengebiet in großer Stärke erst einmal über Europa. Ein Wellengebiet, in dem diejenigen, an die wir denken und an die wir senden, Kerne sind. Menschen, die ihr eigen geworden sind und auch auf eigenen Wegen wandeln, dafür aber auch in Zukunft gesichert sind und die immer und immer so viel besitzen werden, wie sie zum Leben und zu ihrer Entwicklung benötigen. Es gibt viele Wege zum Heil, aber alle Wege werden erst erschlossen durch die Runenübungen, der Marbi-Runengymnastik, und derjenige Weg, der für den besonderen Fall der richtige ist, stellt sich dann immer von selbst ein und wird auch ganz gefühlsmäßig in vielen Fällen oftmals auch voll bewusst gegangen. Selbst in der Krankenpflege und auch in den Heilungs- und Wiederherstellungsprozess in Krankheitsfällen haben die Runenübungen sehr großen Erfolg. Wer das nicht verstehen kann, dem ist einfach nicht zu helfen. Unter den Mitgliedern des Bundes der Runenforscher und den eifrigen Lesern meiner Zeitschrift Der eigene Weg und der Marbi-Runenbücherei haben wir eine sehr große Anzahl von Krankenschwestern, Diakonissinnen, Krankenpflegern, Heilkundigen, Lehrern, Ärzten und Pfarrern. Wenn diese das Gute wollenden und durchaus wertvollen Menschen nicht immer sagen, aus welcher Quelle sie ihre Kraft schöpfen, so ist das zu verstehen. Sicher ist aber, dass diese Quellen sich selbst erschlossen haben, nachdem alle diese nun wertig immer höher steigenden Menschen meine Schriften gelesen haben und von mir auf die Quelle aller Kraft hingewiesen sind. Gewiss, sagt der Christ, alle Kraft kommt von Gott, aber was nützt ein voller Born aller freien und mächtigen Kraft, wenn man nicht zu schöpfen versteht? Wenn die rund 8.000 Pfarrer in Deutschland und die rund 35.000 Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland, wenn die rund 20.000 Ärzte und Heilkundigen in Deutschland, die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, heute Runenkundige wären, so wären alle, aber auch alle Fragen, die uns heute bewegen, gelöst und alle Not wäre verschwunden, als wäre sie nie gewesen. Das ist gewiss. Ich wünsche weiter viel Erfolg. Runenheil, Friedrich Bernhard Marbi.